die keineswegs im Naturzustand sein. Ja, aber das setzt doch voraus, dass faschistische Tendenzen oder für der menschlichen Natur inhärent sind. Du kannst irgendwie nicht. Nein, das ist ein bisschen anders gemeint. Da ist etwas mit Naturzustand, das ist das wesentliche Wort. Und ja. Im Prinzip macht ja das Barbarisches wie, oder das Barbarische an dem Faschismus ist ja, dass er praktisch aus dem Jetztzustand praktisch die barbarische kapitalistische Zivilisation und was da vorzufinden ist an menschlichen Beziehungen, praktisch zurück in die Natur projiziert. Auf und Rasse sagt, ja, guck und mal, so weiter. Da frisst auch der Stärkere den Schwächeren. Ne? Also wird praktisch. Mit, ne, diese Wirklichkeit musst du auch selbst ausüben, musst das Vernünftige wirklich machen, sonst, ja. Und das ist, meint Zivilisation, immer synonym mit bürgerlich. Bei Fourier ist es regelrecht so, dass die Zivilisierten die Stufe der bürgerlichen Gesellschaft sind, von der aus dann die kommunistische Phalansterie, die kommunistische Gesellschaft möglich ist überhaupt. Es geht noch bis zu den Situationisten, die Ratschläge an die Zivilisierten geben, die generalisierte Selbstverwaltung, also einen Sprung in eine kommunistische Revolution zu machen. Immer der Zivilisierte ist der Bürgerliche. Ja? Im Selbstverständnis, aber auch im revolutionären kommunistischen Verständnis schon immer. Ja? Wird Zivilisation oder zivilisatorische Mission des Kapitals, wie Marx es nennt. Und das ist untrennbar von der Barbarei. Und zum Naturbegriff heißt das eben auch, dass die Pseudonatur hier immer bestimmt, dass es als Pseudonatur bestimmt ist, wie Helmut Dahmer, so ein psychoanalytischer linker Historiker, das auch nennt. Also Natur bei Marx immer als Pseudonatur, wenn Marx von den Naturgesetzen der kapitalistischen Produktion spricht oder überhaupt von den gesellschaftlichen Naturgesetzen in der Ökonomie oder im gesellschaftlichen Sein. Und so ist diese Dialektik zwischen Pseudonatur und Zivilisation als Bürgerlichkeit schlechthin immer mit der Kehrseite, also hat immer die Kehrseite von bürgerlicher Barbarei. Und wenn man noch dazu nimmt, das steckt auch da drin, ist auch angeritzt, diese Debatte etwa zwischen, nicht etwa, sondern die Debatte innerhalb der kritischen Theorie zwischen den Staatstheoretikern und Gesellschaftstheoretikern Pollock, den ihr gestern kurz skizziert hattet in deinem Beitrag, sehr schön, auch an dem die SDS-Leute wie Kral hauptsächlich ansetzten über Adorno, und dem Franz Neumann, der eigentlich das einzig populäre Buch in den USA der Frankfurter Schule geschrieben hatte, aber in der Frankfurter Schule nicht so recht dazugehörte, aber eine wesentlich konkretere und wesentlich, denke ich, plausiblere, sage ich es mal so, Deutung des NS-Systems als erster, auch wo es noch frisch zutage lag, ja, gemacht hat. Und da ist es der Behemoth. Der Behemoth ist im Unterschied zum Leviathan der Rückfall in den Naturzustand, die Auflösung der bürgerlichen Zivilstaatlichkeit, Zivilgesellschaft, der Staatlichkeit. Aber es ist ja noch Staatlichkeit. Also das Chaos der Eliten, das Franz Neumann als das Wesen des NS-Systems beschrieb und auf den Begriff brachte, das Chaos der Eliten, ja, das ist ein Zerfall des bürgerlichen Staats in etwas, was schon kein Staat im eigentlichen Sinne mehr ist, nur nach hinten, ja, nicht in die Diktatur, die revolutionäre Diktatur des Proletariats, die kein Staat im eigentlichen Sinne mehr ist, sondern eine Art verkehrte, verzerrte Karikatur von Diktatur des Proletariats als Diktatur dieser kleinbürgerlichen und sonstigen Eliten ein gleichzeitig hoch, was du gesagt hast, die bürgerlich moderne Apparate, die alle Momente der bisher erreichten bürgerlichen Zivilisation sogar nochmal sich überschlagen lassen. Und das zum Beispiel ist auch in Walter Benjamins, ebenfalls quasi der kritischen Theorie zugehörig, als Faschismusanalytiker, den auch gerade immer im Kopf hat, in dieser großartigen Formel, von, dass der Faschismus die Ästhetisierung des Politischen sei. Das heißt, da wird gerade im Faschismus werden alle Register gezogen, in dem Aufsatz von Adorno auch, wie heißt denn das, die Struktur der faschistischen Propaganda, wird das ebenfalls sehr nah an Walter Benjamin gezeigt, dass der NS-Faschismus alle Register des Ästhetischen, der hochentwickelten zivilisierten Kultur der bürgerlichen Gesellschaft, die erreicht ist, zieht, um diese Barbarei der Pseudonatur durchzusetzen. Und das ist eine typisch dialektische Widersprüchlichkeit, die man weder nach der bloßen Natur- und Barbarei-Seite hin, noch nach der bürgerlichen Zivilisationsseite hin einfach so auflösen kann.